Wir müssen eine Veränderung unserer Beziehung wagen. Es würde nicht lange halten. Lass alles so, wie es ist, bitte. Maurizio wies einen Kellner an, Dr. Bernsteins Brille abzukühlen und trat zwischen Sarah und Felix. Ich muss Sie auffordern, zu verschwinden, Maldonado. Ihr schlechtes Benehmen ist bodenlos. Sie befinden sich hier in meinem Haus, nicht in Ihrem. Ist was? Ich finde keine Erklärung für Ihr Verhalten. Vielleicht kann der Staatssekretär es mir morgen erklären, wenn ich ihm den Vorfall berichte. Willst du mir drohen, du mieser kleiner Spaghetti-Fan? Ich bitte Sie, sich zu mäßigen, Maldonado. Arschkriecher. Wer hilft mir, dieses Subjekt hinauszubefördern? Ist ja gut, Maurizio. Ich bin hier der Beleidigte und ich bitte dich, diesen lächerlichen Vorfall zu vergessen. Nein, ihr habt alle hier beleidigt. Diesem Emporkömmling muss einmal eine Lektion erteilt werden. Ich bitte Sie persönlich, um meinetwillen. Ja, bitte. Das war das letzte Mal, Maldonado, dass Sie einen Fuß in mein Haus gesetzt haben. Es tut mir leid. Ich bin wieder in Ordnung. Verzeihung. Der Kellner brachte Dr. Bernstein die Brille. Und mit ihr kehrte das verloren gegangene Gesicht des Doktors wieder.